das Höllenfeuer, dem sie morgens und abends vorgeführt werden. Und am Tag, da sich die Stunde erhebt, wird es heißen, lasst die Leute für Auns in die strengste Strafe eingehen.